Wir wären alle heute gerne ins Kino gegangen. Genau, ja, eigentlich schon, ja. Schade drum. Genau. Die Kurbel hat die Nationalsozialisten überstanden, den Krieg, das Kinosterben in den 70ern, die UFA und allerlei anderes auch noch. Geben Sie sich einen Ruck und werden Sie selbst zum Retter der Kurbel. Der Pachtvertrag für ein altes Kino wurde nicht verlängert. Stattdessen dort ein Bio-Supermarkt eröffnet. Auch so können Kulturkämpfe beginnen. Am Mayringplatz in Berlin-Charlottenburg hat es so begonnen. Hier hatte sich unter anderem auch diese Westberliner Kulturschickeria mal schön eingerichtet. Ja, die haben natürlich alle einen Schreck gekriegt. Und das fand ich super. Und das hat auch dazu geführt, dass die alle ihren Arsch hochgekriegt haben. Also das war ganz prima. In diesem Kiez jedenfalls ist diese ganze Luxus- und Verdrängungsdebatte eigentlich erst am Anfang. Der relative Wert des Schönen. Vom Kampf um eine urbane Idylle. Ein Feature von Tita Gähne. Das Viertel um den Mayringplatz erfüllt das Ideal einer urbanen Wohngegend. Genauer gesagt, es erfüllt T das Ideal. Denn heute sehen alle, die wir hier wohnen, diesen Wohnort bedroht, der nur wenige Meter vom Kurfürstendamm entfernt liegt. Ja, wir waren im Herzen der Metropole und wir waren eine wirkliche Nachbarschaft. Es war und es ist immer noch ein bisschen, aber eben nur ein bisschen, eine Oase mitten im Herzen der Stadt. Du gingst aus dem Haus und trafst diesen und jenen und hattest eine Unterhaltung hier und dort, setztest dich hier vorne auf die Bank und verhandeltest das, was gerade anstand. Wir kannten uns und ihr erinnert euch, diese wunderbaren Straßenfeste, die wir hatten, demonstrierten doch förmlich, dass wir eine zusammengewachsene Nachbarschaft waren. Italienische Städte sind berühmt für solche Plätze. In Paris, in London gibt es sie. New York hat solche Ecken, die den Charakter und Charme der Städte ausmachen, für die Bewohner in gleicher Weise Lebens- und Erholungsort sind. Und ich glaube, dass künftig Urbanität davon abhängig sein wird, dass genau solche Orte geschaffen werden. Und das ist ja mein Ärger, dass hier ein Ort besteht, der müsste gar nichts investiert werden, er müsste nur erhalten bleiben. Auch meine Nachbarin, die Informatikprofessorin Fanny Michaela Reisin, wohnt hier am Mayringplatz. Sie ist die Präsidentin der Internationalen Liga für Menschenrechte, einer traditionsreichen Organisation, die sich für die Verwirklichung und Erweiterung der Menschenrechte und für Frieden überall in der Welt einsetzt. Das Recht auf würdiges Wohnen ist ein Menschenrecht. Und ich bin der Auffassung, dass es hier darum geht. Der Platz hatte Charakter und hatte Geist. Und eben all dies wird jetzt einfach ausgekehrt. Die Tatsache, dass Filmkunst Biokäse weichen musste, hat den Charakter des gesamten Platzes zerstört. Weil die Wohnungen hier meist besonders schön sind, mit erhaltenen Accessoires der Berliner Gründerzeit, weil es auf der Straße lebendig zugeht und die öffentlichen Verkehrsmittel günstig angebunden sind, wohnen hier viele Künstler, Philosophen, Wissenschaftler und Medienleute, zumeist Menschen mit einem ausgeprägten Interesse und Sensorium für gesellschaftliche Entwicklungen. So auch der frühere sozialdemokratische Kulturstaatsminister, Verleger und Publizist Michael Naumann. Dieser kleine Platz ist ein Juwel, was jeder, der Berlin kennt, weiß, es ist auch eine beliebte Wohngegend mitten in der Stadt. Und sie dann zu einem, im Grunde genommen, Industriehof zu verwandeln durch eine Fülle von Lkw-Ladungen, was zu einem regelmäßigen Hubkonzert führt und im Übrigen auch in Notfällen, etwa bei Brand oder Ähnlichem, zu wirklichen Notlagen führen könnte, ist ein Sachverhalt, der nicht durch Baurecht alleine geregelt werden müsste und könnte, sondern eben doch auch durch städteplanische Überlegungen auch des Bezirksamts, über das hier die Rede ist. In Paris heißt es Quartier, in Köln Fädel. In Berlin ist es der Kiez, den die Leute als ihre Heimat empfinden, an den sie ihr Herz hängen. Ursprünglich nach dem Vorbild Lenés angelegt, ist der kleine ovale Mayringplatz heute eine Verkehrsinsel. Drei schmale Einbahnstraßen laufen auf ihn zu. Östlich entlang verläuft die Giesebrechtstraße, eine schmale Wohnstraße, die sich immer mehr zum Boulevard entwickelt. Es gibt einige Modeläden, Galerien, eine gut sortierte Buchhandlung, viele Bäume, freundliche Cafés und Restaurants wo lauter Menschen sitzen, die, auch wenn sie Fremde sind, einander nicht fremd sind. Und seit einiger Zeit einen riesigen Bio-Supermarkt, der nach Ansicht vieler Anwohner die Idylle stört. Vielen Dank von Geld. Danke schon, schönen Dank. Also das ist wirklich zu Hause. Ich kenne eben auch das alles noch, als das Irish Harp noch eine deutsche Gaststätte war, das Juleps noch, das die österreichische Stüberl war, wo es wunderbare Topfenpalatschinken und sowas gab. Wiener Stüberl, genau. Und habe mit meiner Großmutter oft in dieser deutschen Gaststätte, wo jetzt der Pub drin ist, gegessen. Als Kind. Als Kind erlebte der Regisseur und Autor Stefan Luxi dies Charlottenburger Wohnviertel als Raum der Geborgenheit und als Ort für Entdeckungen. Bis heute ist es ihm nicht so eng geworden. Denn es macht reiche Angebote, sein Dasein zu gestalten. Eine komfortable Unterkunft, ein Ort zum Arbeiten, ein Platz zum Entspannen, Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Diese Qualität hat was mit Urbanität zu tun. Wir haben wunderbare alte Platanen. Wir haben einfach ein Stück altmodischer Großstadt. Das heißt, hier ist offensichtlich was erhalten, was das alte Berlin von früher ausmachte oder das alte Charlottenburg. Und sowas zu erhalten, ist doch eine ganz reizvolle Aufgabe. Bürgerliches 19. Jahrhundert. Das lassen Gründerzeitarchitektur und Straßennamen assoziieren. Giesebrecht, Sübel, Mommsen, Clausewitz, preußische Historiker, Juristen, Militärreformer. In dieser Gegend hatte die Jugend Alia ein Büro. Von hier aus organisierte sie jüdischen Kindern ihr lebensrettendes Exil in Palästina und England. In der Nachbarschaft residierte der Jüdische Kulturbund, dessen Räume die Reichsschrifttumskammer übernahm. Joachim Fernau-Leser wissen, dass in der Giesebrechtstraße das Edelbordell der Nazi-Größen stand. Romy Schneider und Hildegard Knef haben hier gewohnt. An vielen Häusern erinnern Plaketten an prominente Bewohner. Wolf Hostell, Evelyn Kühnecke. In dieser Gegend wird an Geschichte erinnert. Auch dass dann solche Dinge entstehen wie die Stolperstein-Aktion, dass wir die erste Straße in Berlin waren, die Giesebrechtstraße, die komplett alle Stolpersteine verlegt hat für die verfolgten Juden, soweit es bekannt ist, in einem Haus 21 Stück. Das ist ja auch ein amerikanischer Begriff, dieses Protect your neighborhood, beschütze deine Nachbarschaft. Dass wir alle ein bisschen Verantwortung für unsere Nachbarschaft nehmen. Oder meine Mutter, die eben bei großer Hitze runterlief und mit der Gießkanne eben die Bäume goss. Egal, ob das jetzt so sinnvoll war oder nicht. Aber dieses, ich bin eben für meinen Baum verantwortlich. Oder ich möchte mich um ihn kümmern. Ich möchte ihm was Gutes tun. Und ich möchte mich um meinen kleinen Platz kümmern. Und es ist wirklich mein Traum, dass wir alle eines Tages im Sommer auf diesem Platz sitzen, mit weißen Tischtüchern und dort bei Rotwein und Käse sitzen und uns ein bisschen erzählen und vielleicht sogar irgendjemand vorbeikommt und ein bisschen Musik macht, ja? Die Schauspielerin Beate Jensen ist Motor der Bürgerbewegung, die sich für den Erhalt und die Lebensqualität ihres Viertels engagiert. Sie präsidiert dem Verein Bürger für das Quartier Meiringplatz, der gegründet wurde, nachdem das alte Stadtteilkino Die Kurbel durch einen Supermarkt verdrängt wurde. Das war ein Fanal. Erst als die Kurbel verschwinden sollte, das erste Tonfilmkino in Berlin, haben wir begriffen, dass das ganze Viertel in Gefahr ist. Das politische Denken hatte, wie so oft, viel mit Gefühlen zu tun. Es gibt nicht mehr so viele so unabhängige Kinos. Also das ist ein Stadtteilkino ganz besonderer Art. Es ist ein sehr altes Kino, es liegt mittendrin. Ich hoffe, dass es nicht vom Winde verweht wird hier dieses Kino. Das ist ja einer der Filme gewesen, die hier zum ersten Mal gespielt worden sind. Mir scheint, Berlinale-Direktor Dieter Koslig ahnt bereits, dass das Kino verloren ist. Trotzdem zündet er die Kerze an, die eine engagierte Anwohnerin an ihn wie an alle anderen verteilt. Ich stehe in einer langen Reihe vor der roten Leuchtreklame des Kinos Kurbel, friere, habe eine rote Nase, wie die meisten, die gekommen sind. Schließlich ist Dezember. Die Atmosphäre ist äußerst freundlich, sogar etwas anrührend. Ich wärme mich an meiner Kerze, deren Flamme mein Charlottenburger Kiezkino am Leben halten soll. Zahlreiche Filmer, Filmfreunde, Kunstsinnige und aufgeschreckte Nachbarn wie ich demonstrieren im Dezember 2011 für den Erhalt der Kurbel. Der Filmemacher Rosa von Praunheim ist da, der todkranke Otto Sander, seine Schauspielerkollegen Angelika Domröse, Roland Schäfer, Gerd Warmeling, der Regisseur Wim Wenders, Ex-Bürgermeister Walter Momper. Viele wohnen hier. Alle wollen das Kino retten. Es gibt ja solche Kinos, die haben einfach eine Atmosphäre. Und die Kurbel hatte eine Atmosphäre, sodass man bei der Wahl des Kinos, was man anschauen wollte, glaube ich, zuweilen sich gesagt hat, ach, dann gehe ich in die Kurbel. So ein Gefühl war, glaube ich, da. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, die Auseinandersetzung über diese Initiative für den Mayringplatz. Und da kann man eigentlich nur sagen, alle diese Initiativen, die sich darum bemühen, in ihrem jeweiligen Stadtteil, in ihren jeweiligen Kiez, wie man in Berlin sagt, sich zu kümmern um demokratische Interessen, sind in jedem Fall begrüßenswert. Peter Grottian hält hochgradiges Misstrauen von uns Bürgern gegen etablierte Verwaltungsstrukturen und Machtapparate für geboten. Der emeritierte Professor für Soziologie und Politikwissenschaft an der FU Berlin ist überzeugt, dass die repräsentative Demokratie, so wie sie sich seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat, in der Krise steckt. Der Wert für die demokratischen Verhältnisse ist, dass es im Volk ein Bewusstsein darüber geben muss, dass nicht nur die Parteien, Verwaltungen und der Staat Probleme löst, sondern dass die Bürger und Bürgerinnen sich selbst auf die Socken machen können, um etwas zu bewerkstelligen und Einfluss zu nehmen, ihre Sachen auch selbst in die Hand zu nehmen. Die Bürgerinitiative hat herausgefunden, dass der Hausbesitzer es geschafft hatte, einen 15 Jahre laufenden Pachtvertrag mit der Alnatura-Kette auszuhandeln, zu einem sehr ordentlichen Pachtzins. Und mit diesem Schlüsselvertrag ist er zu seiner Bank gegangen und hat im Grunde genommen die Finanzierung für die Gesamtsanierung des Hauses damit bekommen. Und das ist natürlich eine Luxussituation, die kann man als Hausbesitzer aussitzen. Christian Berg wohnt am Rande des Mayring-Kiezes, weshalb der Verlust des alten Kinos ihn auch als Anwohner empört. Als Kinobeauftragter von Medienbord Berlin-Brandenburg, einer Gesellschaft, die mit öffentlichem Geld die Herstellung und den Vertrieb von Filmen fördert, hat er aber auch schlechte Erfahrungen mit Kommunalpolitikern. Und es war an keiner einzigen Stelle vom zuständigen Bezirk in irgendeiner Form eingegriffen worden in diesen Genehmigungsprozess, das Kinozweck zu entfremden und zu einem klassischen Gewerberaum zu machen. Bio-Supermarkt verdrängt Opas Kino. Moderner Lifestyle beseitigt den alten Muff. Rendite siegt über Kultur. Das ist das Los des Schönen auf der Erde, klagt Thekla in Schillers Wallenstein. Alles Klischees, das weiß ich auch. Trotzdem hat kaum jemand von den ästhetisch feinsinnigen Menschen, die hier wohnen, die geringste Lust, sich damit abzufinden. Kino ist natürlich ganz wichtig, gerade in Bereichen wie dem Kudamm oder auch drumherum, wo abends die Geschäfte zu haben, wo dann aber sozusagen das andere Leben beginnt mit den Bühnen, mit den Kinos, mit den Bars, mit den Kneipen. Das heißt, es gehört einmal zur kulturellen Grundversorgung, es gehört aber auch zum städtischen Leben und belebt sozusagen eine Stadt. Und wenn man ein Kino in seiner Nähe hat, ist es ja viel einfacher, dahin zu gehen, als wenn man irgendwie 7 Stationen mit der U-Bahn fahren muss. Natürlich ist Berlin-Charlottenburg cineastisch nicht unterversorgt. Man muss nur 10 bis 20 Minuten gehen und hat 5 Kinos zur Auswahl. Das weiß auch Christian Berg. Seine Kritik zielt vor allem auf eine Verschlechterung der Kinosituation in Gesamt-Berlin. In Berlin hat man leider versäumt, gerade was die Kinos angeht, sowas Ähnliches wie einen Gesamtmaßnahmenplan zu haben. Das Genehmigungsverfahren für Kinos und auch für andere Gewerbebetreibende ist bei den Bezirken verortet. Und die Bezirke haben zum Beispiel in den 90er Jahren in diesem völligen Multiplex-Bau-Boom-Wahn alle in ihren Bezirken Multiplexe genehmigt. Wir haben in Berlin 15 oder 16 Multiplexe. In einer Stadt wie München gibt es nur 2. In Berlin ist durch diesen Multiplex-Boom ganz viel kaputt gemacht worden. Der sozialdemokratische Bezirksstadtrat Marc Schulte, verantwortlich für Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten in Berlin-Charlottenburg, ist redefreudig und medienversiert. Er versichert bei meinem Besuch, dass auch er anfangs die Bürgerinitiative Rettet die Kurbel unterstützt hätte. Denn auch er fände, dass ein Biosupermarkt am Meiringplatz eine Überversorgung darstelle, weil es genügend Biosupermärkte dort gäbe. Aber, und dann ist er ganz Realpolitiker, der für die Dummheit des bürgerbewegten Bürgers wenig Verständnis aufbringen kann, es hätte eben niemand geschafft, mit dem Eigentümer einen neuen Mietvertrag für das Kino abzuschließen. Und da sind wir als Verwaltung und Politik natürlich immer gebunden an Recht und Gesetz und haben da überhaupt gar keinen Entscheidungsspielraum, sondern können nur bestimmte Sachen auch vermitteln. Und es gibt eben bestimmte Entwicklungen im Baurecht, die ich auch nicht positiv empfinde, die aber trotzdem vollzogen werden müssen. Und beim Meiringplatz ging es eben darum, dass ein Kino, das ja auch sehr beliebt war, die Kurbel geschlossen werden musste, weil die Zahlen nicht stimmten und der Eigentümer gesagt hat, ich will das nicht weiter vermieten. Natürlich wäre es schön, wenn der Staat jetzt sagen könnte, du musst ein Kino betreiben. Aber da ist eine Gewerbefreiheit und ich kann auch einen Eigentümer nicht zwingen dazu, ein Kino zu betreiben. Man kann Kino nur dann erhalten, wenn man als Denkmalschutzbehörde dafür sorgt, dass es in dieser dreistufigen Kategorie die Stufe 2 bekommt, das heißt Bestandsschutz. Nur dann können die Hausbesitzer und Vermieter dazu gezwungen werden, dass in dieser Immobilie ein Kino bleibt. All das ist verbockt worden. Nein, das ist schlicht und einfach falsch, weil das Gebäude zwar unter Denkmalschutz steht, aber nicht das Kino. Das heißt also, das Gebäude hatte immer unten ein Ladengeschäft und jetzt ist wieder ein Ladengeschäft da. Denkmalschutz wäre eine schöne Krücke gewesen, aber sie konnte hier tatsächlich nicht ziehen. Und das war das Problem, dass die Kurbel tatsächlich nicht unter Denkmalschutz stand. Und dann kam ein Biosupermarkt, hat dann als neuer Gewerbemieter sich angemeldet. Und dann stehen wir natürlich vor dem Dilemma, wenn in einer Umgebung ein Kino möglich ist, ist, und das ist, finde ich, auch nachvollziehbar, erstmal baurechtlich ein Biosupermarkt auch nicht unmöglich. Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, leg ich mir den Frack zu oder komm ich vor Gericht. Barfuß oder Lackschuh, das bleibt sich gleich per se, mir tun beide Füße immer etwas weh. Ich bin nicht die Einzige, die der Anblick des aufgestylten Eckhauses am Meiringplatz, in dem es mal die Kurbel gab, melancholisch stimmt. Fanny Reisin, die Präsidentin der Liga für Menschenrechte, sieht in der Charlottenburger Bürgerbewegung sogar Parallelen zum Kampf der türkischen Zivilgesellschaft um den Gezi-Park in Istanbul. Ja, das Gleiche finde ich hier auch in der Gezi-Brechtstraße. Und ich sage immer, nicht nur im Gezi-Park in Istanbul, sondern in der Gize hier mitten in Berlin. Wir sehen hier eine unglaubliche Kommerzialisierung in der gesamten Straße. Es wird alles Mögliche gemacht, damit neue Läden, neue Kanzleien angeworben werden und vor allen Dingen werden Mietwohnungen in Privatwohnungen verwandelt. Die Tatsache, dass es sich hier um eine reine Wohnstraße, übrigens nicht nur für Reiche, handelt, wird vernachlässigt. Dabei wäre es doch die Aufgabe des Bezirksamts und der Senatsverwaltung, für eine Lebens- und eine Erholungsqualität der Menschen zu sorgen. Hier in Berlin erhöht sich doch wie überall der Druck, dem wir ausgesetzt sind. Es findet eine unglaubliche Entgrenzung zwischen Arbeitswoche und Wochenende statt, zwischen Feierabend und Arbeitstag. Und wir sind alle großem Stress ausgesetzt. Und genau in einer solchen Zeit käme es doch bei einer vernünftigen Stadt- und Flächenplanung darauf an, dafür zu sorgen, dass die Menschen in ihren Wohngebieten Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten finden und sich erholen können von dem Alltagsstress. Insofern ist der Gezi-Park in Istanbul durchaus vergleichbar mit dem, was wir hier in Berlin wollen. Wir wollen nämlich, genau wie die Protestierer dort, Partizipationsrechte in den Entscheidungen des Bezirksamts und des Senats bei der Gestaltung des Wohngebiets. Alle sind ganz herzlich eingeladen. Die Damen stehen bereit, auch noch mit kleinen Schnittchen und Öffres. Das ist das eine. Das andere ist, die Kassen sind auch auf. Es hat jeder die Möglichkeit, nicht nur zu schauen, sondern auch zu kaufen. Im April 2013 feiert Alnatura seine 77. Filiale in den umgebauten Räumen des alten Kinos. Ein richtiger Rummel wird es nicht, aber die Bürgerinitiative ist da. Stolz zeigt Götz Rehn, Alleininhaber der Bio-Supermarktkette, auf sein Logo. Die meisten, die hier stehen, hätten lieber noch die dicke rote Kinoleuchtschrift der Kurbel, die aber leider abmontiert ist. Alnatura, sinnvoll für Mensch und Erde, steht da ja in großen Lettern. Und das fasst das zusammen, um was es uns eigentlich geht. Was ist eigentlich unser eigentlicher Impuls? Und dieser Impuls ist, diese Freiheit des Menschen zu unterstützen. Nicht nur mit bester Bioqualität, sondern eben auch mit vielen Bildungsinitiativen. Und der andere Impuls ist die Frage, wie können wir einen Beitrag leisten, dass die Erde durch uns Menschen unterstützt wird in ihrer Entwicklung und dass wir dazu beitragen, dass das, was wesenhaft in einer Karotte, in einem Salatkopf ist, durch den Menschen sich verbessert statt verschlechtert. Denn aktuell ist ja die Situation, dass wir meistens nicht zu einer Verbesserung beitragen. Ich hoffe, dass Sie uns gewogen sind und ich freue mich jetzt erstmal auf einen Beitrag von Ursula Carven. Bitte sehr. Die Schauspielerin nennt sich auch Yoga-Botschafterin und outet sich als Götz-Rehn-Verehrerin. Ich stehe hier, weil ich Herrn Dr. Rehn beim Karma-Konsum-Konferenz in Frankfurt kennengelernt habe. Da sollte ich nach ihm sprechen und er war so mitreißend, dass ich meinen kompletten Text vergessen hatte. Ich bin auf die Bühne gestolpert, bin fast runtergefallen. Es hat ihn sehr amüsiert. Ich war komplett aufgelöst, weil es war ein großer Saal mit Videokameras. Es war schrecklich, aber ich war ihm verfallen. Also ich bin ein Fan von Menschen, die nicht nur irgendwas behaupten, sondern es wirklich leben. Wenn irgendwas ist, sprechen Sie jederzeit unseren Filialleiter an. Wir sind wirklich bereit, so viel wie möglich zu tun. Und die Situation hat sich auch ein bisschen verhärtet, aber wir hoffen trotzdem irgendwann einmal auf gute Nachbarschaft. Interessanterweise hat sich der Bezirk einen Dreck darum gekümmert, was das eigentlich bedeutet. Nämlich Lieferverkehr, Parkplätze etc. Alnatura ist dafür bekannt, dass sie relativ aggressiv wachsen. Sie sind bisher eher selten direkt in so geschlossene Wohngebiete wie diesen Kiez hier zwischen Kudamm und Kannstraße gegangen. Was sie aber immer schon gemacht haben, ist möglichst in direkter Nähe zu Konkurrentenläden aufzumachen. Ich habe noch mal die Bürgerinitiative gefragt, wäre es euch denn lieber eine Videothek oder eine Spielhalle, die gar keinen Lieferverkehr hat? Marc Schulte ist nicht der Einzige, der sich realistisch mit den Gegebenheiten abfindet. Auch in der Nachbarschaft bröckelt die Front. Willst du, dass Aldi dorthin kommt? Oder ein Bettenmarkt, werde ich gefragt. Nein, das ist wirklich nicht die Alternative. Der Meiringplatz ist eine urbane Idylle. Da wollen wir keinen Supermarkt. Auch keinen Bio-Supermarkt. Da wollen wir keinen Lieferverkehr, keinen Lärm. Da verursacht schon die Müllabfuhr ein Verkehrschaos. Dieser Laden wird hier nicht gebraucht. Und das ist eben auch das, was mich an der ganzen Sache so wütend macht. Also es geht hier nicht um Nahversorgung, sondern es geht wirklich darum, die lokalen, regionalen Mitbewerber kaputt zu machen. Und es geht um eine Schaffung von künstlicher Konkurrenz auf dem Rücken der Anwohner hier. Meine Nachbarin Ursula Keller war keine rebellische oder gar aufsässige Bürgerin. Sie liebte die Konzentration ihres Arbeitsplatzes mit Blick auf die grünen Bäume des Meiringplatzes. Beim Übersetzen der russischen Briefe des Ehepaares Tolstoi zum Beispiel. Bei der Arbeit an Büchern, die sie gemeinsam mit Natalia Scharandak schreibt. Zuletzt die Biografie der Theosophin Madame Blavatsky. Erst als häufige Hubkonzerte, lärmender Verkehr sie bei der Arbeit störten, begann Ursula Keller sich zeitaufreibend für die Verkehrsberuhigung am Meiringplatz zu engagieren und lernte eine Verwaltung kennen, die ihr kafkaesk vorkam. Man rutscht da schon rein in diese Rolle des Querulanten. Also ich habe ja ein 60-seitiges Konvolut von E-Mails an das Ordnungsamt wegen Verkehrsverstößen gesammelt und mit Fotos und so weiter. Und davon sind ungefähr 3/4 an E-Mail-Text meiner und 1/4, wenn es hochkommt, ist E-Mail-Text von Antworten aus dem Bezirksamt. Wie aufdringlich muss man sein, bis man von diesem Bezirksamt überhaupt mal Antwort bekommt? Das endete dann darin, dass der Verkehrsstadtrat mich aufgefordert hat, ich solle doch bitte Autokennzeichen notieren. Sozusagen ich als Anwohnerin soll die Aufgaben des Bezirksamts übernehmen, hier dafür zu sorgen, dass die Straßenverkehrsordnung eingehalten wird. Das ist absurd. Also ich bin da schon so ein bisschen auch in eine Rolle geraten, in der ich mich nicht sehe. Ich hatte wirklich auch dann eine Zeit lang immer meine Kamera dabei, wenn ich auf die Straße gegangen bin, habe ständig fotografiert. Und ich bin dann auch oft angesprochen worden. Aber ich kam dann wirklich auch in eine Rolle, da kommt wieder die Frau, die immer fotografiert, wenn jemand falsch parkt oder so. Ja, es zeigt im Grunde auch die Machtlosigkeit, dass man versucht, die Behörden, die eigentlich zuständig sind, auf Missstände aufmerksam zu machen. Es passiert aber nichts. Das Ordnungsamt sagt dann, wir sind hier nicht zuständig, rufen Sie die Polizei an, wenn hier eine Verkehrsgefährdung vorliegt. Die Polizei sagt dann, für den ruhenden Verkehr ist das Ordnungsamt zuständig. Der Baustadtrat sagt, wir haben nicht genügend Leute. Und es stimmt doch gar nicht, was Sie sagen. Und was wollen Sie eigentlich? Wie Ursula Keller hat auch Stefan Luxi den Eindruck, dass die Anliegen der Aktivisten vom Mayringplatz als Luxusprobleme einer verwöhnten Schickeria abgetan werden sollen und wehrt sich dagegen. Also ich finde, jemandem einen Vorwurf zu machen, dass es ihm gut geht, das ist nur dann gerechtfertigt, wenn dieses Gutgehen auf dem Elend anderer beruht. Dass Leute lange in einer Gegend wohnen, die glücklicherweise viele Wohnungen hat und nicht von Büros dominiert ist, finde ich, ist eigentlich ein durch langes Leben erworbenes Privileg, was ja nicht auf dem Unglück anderer fußt. Wir nehmen ja niemandem was weg, wenn wir hier wohnen. Wir finden das natürlich ganz wunderbar, dass hier so eine ja fast dörfliche Atmosphäre herrscht. 50 Meter vom Kudamm weg, das ist ein tolles Gefühl, was wir uns ganz gerne, also ohne jetzt irgendwie Hobbits zu werden oder spießig zu werden, wir wollen uns das aber irgendwie erhalten. Als Michael Naumann im Berliner Tagesspiegel wirkungsstark einen Artikel gegen die kleine Ortszerstörung am Mayringplatz durch den Bau des Alnatura-Supermarktes veröffentlichte, erregte das die Empörung des Charlottenburger Baustadtrates Marc Schulte. Das war ein ganz großes Essay, super gut geschrieben, auch toll pointiert, ganz klasse, auch wirklich war ein Genuss, das zu lesen, keine Frage. Ich glaube, wenn ich gefragt hätte im Tagesspiegel, kriege ich auch eine Seite, darf ich auch mal eine Seite mein Essay schreiben und kriege ich das, wenn es Herr Naumann bezahlt bekommen hätte, auch bezahlt, dann hätte ich mir vorstellen können, wie die Antwort ist. Er hat nicht geschrieben, dass er dort wohnt. Er stellt es dar als jemand, der davon erfahren hat und das jetzt beobachtet, und er stellt es wirklich so als einen feuilletonistischen Artikel dar, dass er selber Eigeninteressen hat. Steht mit keinem Wort in diesem Artikel. Wenn alle die Demonstrationen gegen die geplanten Stromtrassen in Bayern ihren Mund halten würden, weil sie selbst betroffen sind, könnte man eigentlich sagen, es gibt überhaupt keinen Grund für irgendwelche Bürgerpartizipation. In dieser Äußerung manifestiert sich ganz einfach ein Amtsverständnis eines hochrangigen Beamten, der davon ausgeht, die Bürger hätten hinzunehmen, was man gewissermaßen von oben herab entscheidet. Oder um das mal mit Helmut Schmidt zu sagen, Beamte wollen Macht, immer mehr Macht. Das ist so, aber weil das so ist, gibt es auch eine pluralistische, demokratische Öffentlichkeit. Das ist eine große Errungenschaft in diesem Land. Das hat es hier nicht immer gegeben. Und ich glaube, das wird auch noch mindestens 50 bis 100 Jahre dauern, bis sich die Mächtigen im Staat daran gewöhnen, dass sie kritisiert werden dürfen. Bauen und klopfen und hämmern und Krach und Lärm von morgens bis abends und zugestellte Parkplätze. Es ist unfassbar, was den Investoren, was denen gestattet wird, den Leuten, die hier Profit erwirtschaften wollen mit der Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen, die dann extrem teuer verkauft werden. Die Journalistin und Politologin Annegret Falter zog Ende der 70er Jahre als Mieterin in das Viertel und kaufte ihre Wohnung Anfang der 80er Jahre. Jetzt gehört sie zur Eigentümergemeinschaft einer Edelimmobilie. Und sie fürchtet, sich diese bald nicht mehr leisten zu können, da die Luxussanierungen am Gemeinschaftseigentum für sie unvorstellbar waren, als sie ihre Wohnung kaufte. Zu dem Zeitpunkt waren ganz andere Läden hier am Platz. Es waren kleine Läden da, es waren bescheidene Läden da, es waren bescheidene Preise, zu denen man einkaufen konnte. Heute umgibt einen das, was man eine Schickimicki-Struktur nennt. Teure Restaurants, teure Läden, häufig Klamottenläden. Ein schönes altes Kino, was hier am Platz war, musste einem schicken Alnatura-Bioladen weichen. Das alles wäre vor 30 Jahren unvorstellbar gewesen. Da wohnte noch der kleine Schuster im Haus, der um die Ecke seinen Laden hatte. Da wohnten Rentner, sehr viele Rentner im Seitenflügel und im Gartenhaus. Heute sind die Seitenflügel und Gartenhauswohnungen zusammengelegt und top saniert. Und wenn sie nicht selber bewohnt werden von den Eigentümern, eben zu Höchstpreisen vermietet. Die erste Umwandlungswelle von Miet- in Eigentumswohnungen in den 80er Jahren hatte zur Folge, dass ein großer Bestand an jahrzehntelang unsanierten, verfallenden Mietshäusern gerettet wurde. Der heutige Sanierungswahn führt zu strukturellen Veränderungen des Wohnviertels. Da werden eben Dinge mit diesen Häusern getrieben, zu denen sie nie geschaffen waren. Das Ensemble von Häusern, deren Höfe ja oft zusammenhängen, wird zerstört. Und das Neueste ist natürlich Austritte der Parterrewohnungen in den Hof hinein. Da bekommen Leute, die die Parterrewohnung kaufen, vorgemacht, sie könnten da ein kleines Stückchen Garten nutzen. Die Berliner Höfe waren nie dazu geschaffen. Das sind in der Regel eher enge und rundherum hochbebaute Höfe, in denen es natürlich fürchterlich halt ist. Wenn man dort spricht, dann ist das, wie wenn man mit einem Megafon sprechen würde. Und wenn jetzt aber die Höfe sozusagen täglich benutzt werden, um draußen zu grillen, Kaffee zu trinken, Bier zu trinken, Party zu machen, dann wird das zu einem fürchterlichen Streit in der Nachbarschaft führen. Es sind aber jedenfalls Balkone an Stellen gebaut worden, wo sie absolut erstens nicht hingehören, zweitens nie waren, drittens so breit sind, dass sie die Balkone, die darunter liegen und auch die Wohnungen, die darunter liegen, total verschatten. Sie gehen zum Teil auch nach Norden raus und überall, wo überhaupt nur ein Plätzchen denkbar ist für einen neuen, langen, breiten Balkon, ist ein Balkon gebaut worden. Ich frage mich, wie sowas jemals genehmigt werden konnte. Ich frage mich auch, wie die Baupläne präsentiert worden sein müssen, damit Leute sowas kaufen. Das Baurecht und die Genehmigungsverfahren wurden in Berlin so extrem liberalisiert, dass es kaum noch Kontrollmechanismen gibt. Eine Entwicklung, die Charlottenburgs Baustadtrat Marc Schulte durchaus nicht als positiv empfindet. Im Gegenteil. Der Sozialdemokrat beklagt, dass der Staat zu wenig rechtliche Eingriffsmöglichkeiten habe. Und in der Bauordnung ist es eben so, dass viele, viele Bauvorhaben inzwischen nur noch angezeigt werden müssen und für alle Einhaltung der Normen der Architekt oder der Bauherr selber verantwortlich ist. Die Umnutzung des Kinos ist nur ein erster Schritt und die Umwandlung in Eigentumswohnungen ist auch nur ein erster Schritt. Der zweite Schritt ist die Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Das wird diesen Kiez nicht verschonen. Und wenn da schon mal bei so einem Anlass wie der Kinoschließung und der Umnutzung in einen Supermarkt, wenn da dann schon mal ein bisschen Bürgerbeteiligung und Bürgerprotest offensichtlich ist und man da Tausende von Unterschriften zusammenkriegt, da bin ich dann schon sozusagen mal im ersten Schritt ganz zufrieden mit. So werden aus Gentrifizierern Gentrifizierte. Wohlhabend ist nicht reich. Sicherlich würde meine Familie statistisch zu dem wohlhabenden Teil der Bevölkerung zählen. Aber anteilig an 280.000 Euro zur Renovierung einer Hoffassade beteiligt zu werden, wie jetzt bei uns, setzt schon ein hohes Maß an Sparrücklagen voraus. Und die hat eine Familie auch mit einem guten Durchschnittseinkommen, eher nicht wohlhabend hin oder her. Insofern aber, wenn Wirtschaftlichkeit von Renovierungsmaßnahmen keine Rolle mehr spielt, wenn Geld keine Rolle mehr spielt, dann ist die Skala von Verschönerungsmaßnahmen nach oben offen. Es kann ein Garten angelegt werden, nach Art der Fußgängerzone in deutschen Heilbädern. Die schönen, etwas verlotterten alten Gärten, die sind auf einmal nicht mehr schick genug. Bäume werden abgehackt, weil den Hinterhofbewohnern Licht fehlt oder schlimmer noch, weil zu viel Laub fällt. Und das sind immer dieses Widerstrebende, dass die Erwartungshaltung unglaublich hoch sind an dem, was Politik machen kann, aber die Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber gibt, einfach zu gering sind, als dass ich in der Rahmen der Bauordnung auch solche Projekte verhindern könnte. Das kann ich nicht, das darf ich nicht, weil es eben gesetzlich tatsächlich möglich ist. Und das ist eine Folge auch der Liberalisierung der Gesetzesnormen. Man sieht einen übermächtigen Staats- und Verwaltungsapparat, ein Apparat der Parteien und der etablierten Verbände. Und dagegen sind diese Bürgerinitiativen relativ machtlos. Sie sind immer darauf angewiesen, dass ein Professor oder ein Rechtsanwalt oder ein Experte sie vertritt. Sie haben gar keine Ressourcen, einen Klageweg in den einzelnen Instanzen durchzuziehen. Sie machen es dann trotzdem und verschulden sich auch damit. Aber man sieht auch daran, dass es eine absolute Waffenungleichheit gibt. Waffenungleichheit insofern und nicht militaristisch gemeint, dass natürlich der Staatsapparat über so viel Ressourcen verfügt, dass er die Bürgerinitiativen und sozialen Initiativen und Bewegungen oft am langen Arm verhungern lassen kann. Und eigentlich, wenn man über Demokratie nachdenkt, dann muss man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel die Experten, die solche Bürgerinitiativen möglicherweise engagieren, dass die auch vom Steuerzahler finanziert werden müssen. Nicht nur die Bürokratie hat ein Recht darauf, irgendwelche Experten zu nominieren, sondern die Bürger und Bürgerinnen haben das auch. Der Verein der Bürger vom Mayringviertel holte sich den Rat eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht. Und Carsten Sommer eröffnete ein Klageverfahren gegen die Umnutzung des Kinos in einen Supermarkt, gegen die Baugenehmigung. Da geht es ja um Verkehr, um Verkehrsbelastung, um Verkehrslärm, Verkehrsbehinderungen. Und das ist immer eine Frage, wie kann ich das eigentlich belegen? Ja, das Bezirksamt sagt, ich weiß von nichts. Der Investor sagt, ich verursache keine Verkehrsprobleme. Und die BI sagt, das ist aber ganz fürchterlich. So, und die Frage ist eben, wer kann am Ende tatsächlich belegen, was er da sagt? Wir haben unter Einsatz unserer Freizeit- und Urlaubstage wechselseitig eben Dienst geschoben. Anwohner haben Aufzeichnungen vom Balkon, weil sie sehr gestört waren auch dadurch, und haben das mit Fotos dokumentiert. Das war aber auch vorher abgesprochen im Verkehrsausschuss. Also ich habe mit dem Justiziar der BVV darüber auch selbst gesprochen, dass ich gesagt habe, was akzeptieren Sie denn als Nachweis? Und da sind wir schon übereingekommen, dass wir das beobachten, dass wir das aufschreiben und dass wir ein Foto machen. Und das haben wir auch getan. Es hat ja zwei Klagen gegeben vor dem Verwaltungsgericht in Berlin. Und dieses Gericht hat entschieden, dass in der Tat die Baugenehmigung nur erteilt werden dürfe, wenn es bei dieser zugesagten Anlieferung von 8 bis 9 LKWs oder Sprintern pro Woche bliebe. Es ist dann aber die Zahl von der Firma selber plötzlich kurz vor Ablauf der Genehmigungsfrist erhöht worden auf, glaube ich, mindestens 3 Dutzend. Und damit hätte das Gericht nochmal gefragt werden müssen. Ist es Schlendrian oder hat der Unternehmer einen willigen Helfer gefunden? Jedenfalls setzte Alnatura-Chef Götz Rehn seine Pläne mit vorsätzlich falschen Angaben durch, bestätigt auch Marc Schulte. Und da haben uns die Eigentümer auch in der Tat falsche Daten geliefert. Aber es ist so, dass die Baubehörde nicht von vornherein solche Sachen anzweifeln darf. Und dann wird ein neuer Antrag gestellt vom Investor, also Wochen vor der Eröffnung des Ladens. Und dieser Antrag bleibt im Amt liegen, wird nicht bearbeitet, überschreitet die 4-Wochen-Frist und ist deswegen rechtskräftig. Verwaltung ist niemals perfekt. Und Verwaltung macht natürlich auch Fehler. Wenn ich für ein Bauamt für Charlottenburg-Wilmersdorf zuständig bin mit 300.000 Einwohnern, ist klar, dass ich nicht jeden Bauantrag sofort sehe. Und wenn ein Mitarbeiter einen Bauantrag liegen lässt, obwohl es klar ist, dass es ein wichtiges Projekt ist, dann können Sie sicher sein, dass man da als Verwaltungschef nicht begeistert in die Luft springt. Ach, denken tue ich mir viel, aber Alles, was ich mir da denke, führt in solche Abgründe, dass ich da lieber gar nichts sage. Und dann kommt man natürlich auch nicht damit gegen an, wenn man sagt, da ist ein Fehler passiert, weil dann heißt es, nee, das war doch Absicht. Und das ist eben das, wo ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man auch im Umgang zwischen Bürgerinitiativen und Verwaltung einfach auch durch die Verdichtung von Arbeitsprozessen auch sowas einfach auch akzeptieren muss, dass auch natürlich Fehler in der Verwaltung passieren. Für mich als Laien ist diese Lässigkeit eines Verwaltungschefs in Bezug auf die Leistungsfähigkeit seiner Behörde schwer verständlich. Aber Rechtsanwalt Sommer sieht das eher abgeklärt. In der Verwaltung, da gibt es dann tatsächlich Leute, die relativ wenig arbeiten. Das lässt sich auch statistisch nachvollziehen anhand der Krankheitsstände. Es ist in der Verwaltung ein weit verbreitetes Problem, dass Sachverhalte einfach nicht bearbeitet werden. Das Kino ist weg. Aber offensichtlich wollte das Ordnungsamt sich den Anschein geben, dass es für die kulturelle Gestaltung des Viertels etwas tut. Die Behörde gestattete dem Künstler Georg Seibert, seine monumentale Eisenskulptur Icarus, die dort vor Jahren schon einmal stand und nach Protest der Anwohner entfernt worden war, wieder auf dem kleinen Mayringplatz abzustellen. Ich habe Mühe, in dem abstrakten Werk zu erkennen, was der Künstler mir erläutert. Aber so ist es ja mit moderner Kunst. Sie braucht Vermittlung. Ein Arm des Icarus liege am Boden, einer rage in den Himmel. Er habe die Skulptur für Kinder geschaffen und hat für sie eine Botschaft, eine Lehre fürs Leben. Lernt fliegen, aber verpasst die Landung nicht. Werdet nicht zu übermütig, wie Icarus, der im Höhenflug der Sonne zu nahe kam und abstürzte. Der Künstler wünschte, dass seine Skulptur auf die Straße gestellt wird, anstelle der parkenden Autos. So weit wollte das Bezirksamt nicht gehen. Parkplätze wegnehmen? Nein. Und jetzt steht die Skulptur da, wo sie niemand haben will. Auch hier muss man erleben, dieses wird entschieden, ohne mit irgendjemandem zu sprechen. Jedenfalls, da steht das Ding nun durch eine Entscheidung von autonom handelnden Politikern. Das ist alles sehr mysteriös, aber da steht das Ding nun. Also das Ganze hat schon etwas Possenhaftes. Wir wollen ja auch den Brunnen gerne wieder haben. Es gibt ja sogar einen Brunnen, der dem alten Brunnen sehr ähnlich ist. Wir könnten vielleicht mit wenig Aufwand eine kleine Buhlbahn haben. Beate Jensen gibt ihre Träume für ein lebendiges, bürgernahes Wohnviertel mitten im Zentrum des Berliner Westens nicht auf. Unermüdlich mobilisiert sie ihre Nachbarn, hofft auf tätige Unterstützung für ihre Ideen. Man müsste nur ein Stück Straße sperren. Dann hätte man den Platz vergrößert, ihn mit den Bürgersteigen und Cafés verbunden. Man hätte dann eine richtige Oase und nicht nur eine schöne Verkehrsinsel unter Platanen. Wir könnten weniger Autos haben, dass wir den Platz überhaupt erreichen können, dass wir zu Fuß dort hingehen können, ohne übergefahren zu werden. Wir können uns da hinsetzen, wir können uns da treffen. Das wäre schon mal so ein ganz schönes Ziel. So. Aber vielleicht schaffen wir das ja doch mit vereinten Kräften noch so ein bisschen, ja, Zukunftsperspektive da auch fühlbar zu machen. Und diese Vision, das ist für uns alle sogar noch ein viel, viel schönerer Platz und eine viel schönere Aufenthaltsqualität sein könnte. Das ist doch eigentlich auch ein schönes Ziel so, an dem ich eben gerne mitwirken würde. Mal gucken. Auch mal gucken. Vielen Dank von Geld. Danke schon. Schönen Dank. Gerne. Schönen gerne Tag noch. Ja, schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Der relative Wert des Schönen. Vom Kampf um eine urbane Idylle. Ein Feature von Tita Gehme. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprach Hildegard Meyer. Ton und Technik Gunter Rose und Anna Dein. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Hermann Theissen.